Yeah, ihr Atzi, MP84 und M86 mit ein paar chilligen Zeilen für euch. Ein Lied ohne Sinn, ohne Botschaft. Das ist einfach mal ein sinnfreies Lied auf einem chilligen Beat zum Hören in einer ruhigen Minute. Mal was Stilles nebenbei. So sieht das aus, die Atzen. Yeah! Das ist ein Lied für alle Homies, ein Lied für alle Atzen, die das harte Leben stresst, wie mich und M86. Ein Lied zum Entspannen, ein Lied zum Relaxen. Heute ist nichts mit Battle, heute ist nichts mit Action. Ein Lied zum Chillen, Junge, hör und genieß. Zischt dazu nen Bier oder roll ne Polo Weed. Zieh auf keinsten Speed oder fresst Ecstasy. Das ist ein Lied zum Hören, wenn du auf der Couch liegst oder durch die Straßen fliegst mit deinem iPod auf Flash. Es ist ein Lied, das du hörst, nachdem du mit dem Skateboard trashst. Diese Lied hat keine Schmerzen, doch es lässt sie vergessen. Also hör diese Parts nach dem Saufen, beim Brechen. Hör den Track nicht beim Stechen, knüppeln oder schlagen. Hör den Track beim Überreden und beim sich vertragen. Hör es nicht beim Streiten mit deiner Frau der Zicke. Hörst du, wie sie küsst oder hörst sie ficken. Kein Track für die harten Jeans, kein Track für die Banger. Ein Track für die Atzen, ein Track für alle Hänger. Ein Lied ohne Sinn, ein Lied ohne Botschaft. Auf keinen Fall ein Track, der eine bessere Welt schafft. Kein Track für die Jeans, kein Track für die Banger. Ein Track für die Atzen, ein Track für alle Hänger. Ein Lied ohne Sinn, ein Lied ohne Botschaft. Auf keinen Fall ein Track, der eine bessere Welt schafft. Yo, ihr Atzen, hört dieses Lied. Ein Lied für Chiller und für jeden Freak. Ein Lied wie Weed, was du täglich inhalierst. Ein großer Flash von Vers zu Vers. Wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht, hör dieses Lied und groove zum Beat. Wenn du siehst, wie die Sonne aufgeht und du ohne Sorgen mit einem Lachen aufstehst. Morgens, wenn ich aufstehe, ist der Joint schon gedreht. Ich nehm diesen Sound mit auf den Weg, wenn ich losgehe zu Sunshine Reggae. Ich hab voll Durst, erstmal ab zu Penny. Hörst du dieses Lied, bist du trendy. Mit MP3 Player in den Baggies. Zieh dir diesen Shit auf dein Handy. Es gibt Frühlingsgefühle, weil M&M wächst. Kein Track für die harten Jeans, kein Track für die Banger. Ein Track für die Atzen, ein Track für alle Hänger. Ein Lied ohne Sinn, ein Lied ohne Botschaft. Auf keinen Fall ein Track, der eine bessere Welt schafft. Kein Track für die Jeans, kein Track für die Banger. Ein Track für die Atzen, ein Track für alle Hänger. Ein Lied ohne Sinn, ein Lied ohne Botschaft. Auf keinen Fall ein Track, der eine bessere Welt schafft.